Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite. Es geht los hier mit diesem unbegrenzt Munition. Jetzt ist er tot, der Bielefelder. Und du musst hier auf Kampf starten. Wir tragen lustige Hütchen dazu. Switch! Dach. Hallo. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite Podcast mit euren Hosts, dem Zeilenende und dem Aushilfsjedi Jauerlingen. Wir sind die Moderatoren von diesem Greenscreen Podcast und heute haben wir was ganz Spezielles, die Folge 33. Ja, du bist definitiv viel zu aufgedreht dafür, dass es nur die Folge ist. Das ist eine Schnapszahl. Hast du am Schnaps geschnüffelt? Ja, aber wir erfüllen einen riesen Zuschauerwunsch. Ach so, und deshalb freust du dich? Ja, wir haben ein Let's Play heute. Wir haben ein Let's Play. Videospiele. Juhu. Nachdem wir ja quasi für die goldenen 10 schon mal ein Videospiel-Podcast aufgenommen haben, dürfen wir heute ein Let's Play machen mit Greenscreen und VirtualBox. Und, deshalb die VR-Brille hier. Genau. Und wir spielen Die Elite, der Podcast, The Movie, The Video Game. Dafür hast du wie lange geübt? Na, es liegt doch nahe. Also, es gibt Die Elite, den Podcast. Ja. Die Elite, der Podcast. Es gibt ja unser Film zum Elite-Podcast. Ja. Und dazu Es gibt einen Film zu uns. Ja, natürlich. Wer spielt uns? Wir? Ist es eine Dokumentation? Warum kann ich mich da nicht dran erinnern? Ja, siehst du mal. Und dazu hat eine wunderbare Firma ein Videospiel gemacht und dieses Videospiel, das spielen wir heute. Oh, das ist cool. Dann möchte ich bitte mich spielen. Okay, willst du das Gamepad übernehmen, die Momente, die man mit der Tastatur steuert, oder willst du einen Joystick? Ich will einen Joystick haben. Okay, dann machst du die Joystick-Parts, die Flugsituation und ich übernehme erstmal das Gamepad. Und ja, also es ist... Funktioniert. Okay, gut. Es geht erstmal los. Hier kommt eine, also hier der Intro-Screen ist natürlich grandios. Also großartig. Sind das da wirklich einzelne Pixel oder soll das nur aussehen wie einzelne Pixel? Nein, es geht ja am Anfang los mit den Anfängen von Die Elite. Ach so, ja. Und warum musste man uns in 8-Bit darstellen? Warum nicht? Weil wir elitär sind. Also 16 hätten es schon sein können. Nee, man muss am Anfang... Also ich meine, wir haben lange gekämpft, um gegen EGA-Grafik zu sein. Also 4 Farben waren dann doch ein bisschen zu wenig. Zumindest die Farben in 8-Bit ist schon schön. Und dieses satte Rot. Ja, du hörst es jetzt auf deinen Kopfhörern. Wir dürfen es leider nicht nach draußen senden. Den Soundtrack, der ist von dem berühmten japanischen Komponisten. Ist das der gleiche Typ, der die Musik von Tetris gemacht hat? Nein, das war ein Russe, glaube ich. Nee, es ist... Ich kann heute Nacht jedenfalls nicht mehr schlafen. Ja, es ist ein Ohrwurm, ne? Ja, das ist unglaublich. Es ist Shigeru Mikoshita Nokia. Der Gesundheit. Shigeru, aber das spricht man im Japanischen, glaube ich, Shigeru. Shigeru klingt irgendwas, was ich bei dem Türken bei mir um die Ecke bekomme. Shigeru Mikoshita Nokia. Nokia, das ist der Typ, der auch die Klingeltöne für die Handys aus Finnland gemacht hat. Genau. Genau. Das lief gerade auch im Soundtrack sehr geil. Müssen wir dafür GEMA bezahlen? Ja, wenn du es jetzt singst, schon. Deswegen haben wir hier die Kopfhörer auf, die Zuschauer sehen es, aber wir dürfen leider den Soundtrack nicht nach außen, weil... Wir könnten die Mikrofone ja mal über den Greenscreen machen. Vielleicht hören die Leute dann was per Gedankenübertragung. Nein, die sollen sich einfach das Videospiel holen. Achso, ja, Leute, kauft euch das Videospiel. Genau, und am besten guckt euch erst davor den Film an und dann spielt das Videospiel dazu. Das ist einfach, also es rundet das ganze Konzept einfach nochmal ab und es ist auch perfekt. Also das perfekte Geschenk für Mann, Frau, Kinder, Eltern und alle, die Elite-Fans sind. Genau, aber wollen wir mal starten, komm, hier. Also es geht los hier mit diesem... Okay, wir sind in einem Raum. Ja, das musst, glaube ich, du steuern mit dem Joystick. Ja, das... Okay, wo ist denn hier der Ausgang? Gang. Da, die Türe, da, geradeaus. Ja, verschlossen. Wieso ist das Licht aus? Ich habe keine Ahnung, das erinnert mich schon frustrierend an Planescape Torment, wo ich auch nie aus dem ersten Level rausgekommen bin. Kannst du mal, haben wir irgendwo ein Inventar? Kann man da mal hier auf der Tastatur? Ah, hier I. I, ja. Das Streichholz? Das Streichholz und der Bihänder. Warum haben wir einen Bihänder da drin? Ich glaube, das geht wirklich auf die Anfänge zurück, als wir noch gar nicht bei der Elite waren. Bei der Geheimweltverschwörung. Verrückt, okay. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich das Streichholz dann am Bihänder anreißen. Oder mal, probier's mal an der Wand. Kannst du irgendwo eine Wand? Ich leg das mal in die Hand. So. Also es sah vorhin aus wie Rauphase in 3D 8-Bit, aber... 3D, ach bitte, so. Und dann Action-Menü. Okay, machen Sie folgende 6 Bewegungen mit Ihrem Joystick. Ach Gott. Moment, halt. Erinnerst du dich an Street Fighter? Da gab es ja auch diese Geschichte, dass man einmal rundherum muss man gar nicht. Da musste man immer nur die Bewegung andeuten, dass man einmal rundherum wollte. Musste wild auf die Tasten drücken. Genau, aber jetzt probier das nochmal. Weil da ist ein Kreis. Ja. Okay. So, hat's was getan? Ja, jetzt ist hell. Perfekt. Oh, und die Türe brennt. Naja, dann kommen wir auch immerhin raus, sobald die abgebrannt ist, oder? Das ist eine Holztüre, das ist ja lustig. Okay, jetzt! Ja, hier, da stehst du jetzt mitten im Dschungel. So, Alter, und geh mal da runter zum Fluss. Nee, warte mal. Erstmal Inventar und im Dschungel leben wilde Tiere. Okay, dann Bierhänder. Genau. Außerdem können wir uns damit eine Schneise schlagen, notfalls. Okay. So, zum Fluss. Ugh, Insekten. Kann man die mit dem... Nein, man kann sie nicht mit dem Bihänder erschlagen. So, okay. Ein Scheiß. Keine EP für mich. Ah. So, jetzt stehe ich am Fluss und mal gucken, kann ich da durchlaufen? Geil, ich laufe gegen die Flusswand. Okay. Ladescreen. Ist großartig Ladescreen. Programmiert. Ladescreen. Okay, Moment. Was kommt jetzt? Moment. Jetzt muss ich das Gamepad nehmen. Ja. Oh. Das sieht nach Jump'n'Run aus. Und es ist auch schon 16-Bit. Das ist ja schön. Ja, pass auf, da ist ein Krokodil. Drüber gesprungen. Buh. Glaubst du, man kann auf das Krokodil raufspringen? Und dann hochkatapultieren? So wie bei Mario? Weil da oben ist... Komm, probier's aus. In Mario gab's ja auch Krokodile. Das geht. Das geht. Ja. Und das Krokodil ist lustig runtergefallen. Ja. Und ich hab jetzt hier diese Blume genommen und bin jetzt ein... Ist das ein Schaf? Du bist jetzt ein Aushilfsschaf und kein Aushilfsjedi. Nein, das ist eine Hommage an Dollys Vorgänger. Nein. Okay, Moment, jetzt laufen wir mal weiter. Ja. Kann man diese Blumen fressen? Die Blumen kann man fressen? Das ist ja geil. Meine Güte, sehr innovativ. Pass auf, probier mal so viele Blumen wie möglich zu essen. Vielleicht ist das eine geheime Quest. Ich guck mal. Ja, die kann man essen, die kann man essen. Ja? Aber die sind nicht alle grün. Da ist auch sind auch gelbe dazwischen. Machen die gelben was anderes? Ach, guck mal. Dürfen wir das erzählen? Nee. Das dürfen wir hier nicht sagen. Also, liebe Zuschauer, macht mal Folgendes. Und zwar, wenn ihr diese Blumen fresst mal 3 gelbe. Ich habe nämlich jetzt 3 gelbe gefressen und da ist auf einmal Dolly tatsächlich hinter den Baum gegangen. Ist ja lustig. Oder Dollys Vorgängerin. Ja. Ich weiß nicht, ob das Dolly ist. Nee, ich glaube. Kann ich jetzt eigentlich den Bierhändler hier... Ah, ich kann auch den Bierhändler. Jetzt rennt hier tatsächlich... Das ist ein Schaf mit einem Bierhändler. Das ist aus der Konfirmationskerze irgendwie. Bist du dir sicher, dass du nicht irgendwie auch einen roten Pilz dazwischen durchgefressen hast, so wie das farblich gerade abgeht? Mhm. Nee. Das sieht ja aus wie ein japanisches Arcade-Game gerade. Okay, na, wie kriege ich den Sprung hin? Oh, und in den Abgrund gestürzt. Okay, komm, dann übernimm du. Dann mach du nochmal den Part. Ja, auf das Krokodil drauf, genau, hier drauf. Jetzt die Blume. Und die Blume und... Ach Gott. Und da kommt eine Biene, ich will die Blume vorher haben. Okay, und kannst du jetzt ja. Das Gras brauchst du jetzt nicht mehr essen, das wissen wir jetzt, was daraus wird. Dolly wird ein bisschen größer mein, und mein Schaf Baum. Bleibt ja, mein Schaf bleibt gerade trotzdem stehen. Ich kann es nicht weiter bewegen und das Ladescreen. Du hast es geschafft. Ladescreen. Ah, oh, das ist doch das will bestimmt, es wollte bestimmt köppeln. Ja, aber es ist ein Ladescreen. Gut, also wir haben hier eine alte Kiste, weil wir dachten, wir spielen das auf einem alten Rechner. Ja, ein Original AT. Mhm. Mhm. Ah, Ladescreen. So, ja, bitte, mal, bitte legen Sie Diskette 2 ein. Och, wie süß. Ja, dann mach, komm. Flip. Flop. Ja, wir haben es noch auf Originaldisketten gekriegt. Mhm, auf Floppies. Ja, ich meine, den Kopierschutz haben wir jetzt mal nicht erwähnt. Den kann man aber auch ganz einfach umgehen. Da muss man doch nur das Hebelchen. Genau. Nee, das war bei den Kleinen. Da musste man das Hebelchen schieben. Ach so, nein, die Installation ist jetzt die ohne Kopierschutz. Wenn du das Spiel kaufst, ist da ein Kopierschutz dabei. Ah, okay. Das heißt, wenn ich das nachher einpacke, kann ich damit Geld verdienen. Ja, du musst halt die richtigen Songs von ABBA in der richtigen Reihenfolge wissen. Also welches, in welchem Jahr die entstanden sind und wer das erste Wort singt. Ah, das kriege ich hin. Also sag mal, wie spielt es sich denn mit dem Gamepad? Ja, ich finde, das ist halt so ein klassisches PlayStation-Gamepad. Das ist nicht so meins. Ich bin da eher so der Nintendo-Junge irgendwie. Ich bin mit Nintendo aufgewachsen und ich möchte mein Nintendo haben. Wir haben kein Geld für ein Nintendo-Gamepad. Ja, Nintendo hat ja keine zwei Kopfsteuerungen. Nintendo hat ja L und R und dann Z irgendwann mal angefangen, aber nicht. Stimmt, und die PlayStation hatte jeweils zwei auf jeder Seite. Genau, die späteren dann. Die ersten auch schon, glaube ich. Genau. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, oh. Okay. Oh, ist wieder ein Action-Part mit 3D. Ja, und irgendwelchen Würmern. Okay, ja, dann schlag doch mal die Würmer mit dem Behänder. Was muss ich denn jetzt machen? Du hast den Behänder gar nicht mit. Du hast jetzt. Hä? Ich habe einen Raketenwerfer. Ja, gut, dann schieß mit dem Raketenwerfer auf die Raketenwürmer. So, okay, Maß nehmen. Ja, noch ein Stückchen höher und Feuer! Ah, jetzt hat sich der Wurm verwandelt. Ja. Jetzt kannst du. Spring mal auf den Wurm drauf. Boing! Hey, cool, du kannst auf den Wurm fliegen. Ja, cool, das ist ein Flugsimulator. Jetzt musst du wirklich mit dem Joystick fliegen. Ah. Okay. Okay. Oh, Fesselballon ausweichen. Es ging gerade noch so gut. Guck mal, ob hier irgendwo eine Waffensteuerung ist, nur für den Fall eines Falles. Es geht bestimmt nicht friedlich so weiter, dass ich hier einfach nur irgendwelchen Fesselballons. Na, drück doch mal den Knopf, der da ist. Ah, okay, da ist Rakete. Rakete. Ist da irgendwo eine Anzeige, wie viele Raketen du hast? Nee, da hat sich nichts. Drück mal noch den zweiten Knopf. Das ist das MG. Cool. Der Wurm hat MG und Rakete. Das ist ein bewaffneter Wurm, mit dem ich hier jetzt. Oh, guck mal, die Wolken sind viereckig. Ja, und? Da ist bestimmt ein fliegendes Schloss hinter. Der fliegt dahinter. Ja, ich versuche es. Ah, jetzt kommt hinten ein Radar. Jetzt hast du unten rechts das Radar, jetzt ist es eingeblendet. Okay. Irgendwas fliegt hinter dir? Hast du irgendwelche Gegenmaßnahmen? Kann ich überhaupt erstmal nach hinten gucken? Ich kann ja mal einen Looping fliegen. Die verfolgt noch einen Wurm. Okay, das ist spooky. Ich fliege auf einem Wurm und werde von einem Wurm verfolgt. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Das, ich weiß nicht, ich erinnere mich jetzt auch nicht an die Szene im Film. Da gab's keine fliegenden Würmer. Da hätte ich, glaube ich, gegen protestiert, wenn ich mich an diesen Film erinnern könnte. So, der Looping ist nach etwa einer Dreiviertelminute fast vorbei. Und schau mal, jetzt habe ich den Wurm vor mir. Ja, perfekt, dann schieß drauf. Und jetzt Feuer. Ja, da passiert aber nichts. Offenbar hatte ich doch nur eine Rakete. Dann drück mal MG. Ja. Ah ja, okay, das. Perfekt, was für ein Blätter. Das ist ja geil, da fliegen hinten Schafe raus. Und guck mal, da sind Wurmflecken auf der Windschutzscheibe. Das ist ja mit Liebe zum Detail programmiert. Ladescreen. Ja, ich wollte, das trifft sich, also dieses Spiel ist sehr kurzweilig. Ich wollte nämlich gerade fragen, was denn jetzt irgendwie mein Ziel ist und das Spiel, ob das irgendwie telepathisch veranlagt ist. Oh mein, also es ist auf jeden Fall, hier, Diskette 3, das war jetzt echt schon die Diskette, war jetzt schon. Ja, so ein Flugsimulator ist ja auch programmiertechnisch sehr aufwendig. Flups und flups. Ja, ja, ich meine, dieses Let's Play hat sich ja die Mandy gewünscht. Die wollte, dass wir das endlich mal spielen. Also die hat es ja auch gekauft und Mandy. Ja, die Mandy. Die Mandy, ein Mädchen, das Computerspiele spielt mit der Elite. Ja klar, ja, Frauen spielen auch Computerspiele. Ja, aber die Sims. Nein, die spielen auch die Elite der Podcast The Movie The Game. Ja, das wusste ich jetzt, aber ich dachte bislang, Frauen spielen nur Sims. Nein, die spielen auch die Elite der Podcast The Movie The Video Game. Verrückt. Ja. Ah ja, okay. Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich hier am Charlottenplatz und die Tür kenne ich. Ich glaube, das ist Tastatur- und Maussteuerung. Okay, das mache ich. Tastatur und Maus, meine Güte, das ist ja, oh Gott, da muss man ja voll das Equipment für haben. Okay, hier ist. Da ist eine Treppe, da ist Action. Der Bäcker. Guck mal, da vorne ist der Kiosk mit den Zeitschriften. Und hier ist die geheime Tür. Moment, hier, Action. Und rein da. Ah, cool. Jetzt sind wir schon in den Katakomben bei uns. Cool. Guck mal, sogar die halbnackten Frauen an der Toilettentür hängen da. Ach, cool. Das ist ja... schön. Unglaublich. Schade, dass es noch kein Geruchsspiel gibt. Moment. Hier liegt die Waffe. Hier. Kann man die ausrüsten? Eine Waffel? Nein, Waffe. Ach so. Das ist so ein MG. Bei uns gibt's Waffen. In dem einen Raum, ja. Okay, also diese kann man nehmen. Ja. Worauf kann man da schießen? Ist hier irgendwas? Naja, also normalerweise sind ja nur wir zwei hier und halt irgendwie irgendwelche Chefs. Ja, aber hast du die gelbe Tür? Wollen wir da mal? Ja, genau. Ja. Was ist nochmal zur gelben Tür? Vielleicht kann man die hier aufmachen. Okay, ja, die kann man aufmachen. Ja. Warst du da schon mal unten? Nee. Okay, dann lassen Sie mal reingehen. Ist cool. Die im wirklichen Leben überhaupt da? Ja, die ist da, aber die... Aber die ist doch nicht gelb. Ja, im wirklichen Leben nicht, aber hier ist jetzt gelb, damit man nicht weiß, welches im realen Leben ist. Verrückt. Aber sie heißt übrigens die gelbe Tür, obwohl sie nicht gelb ist. Das basiert bestimmt auf irgendeiner bescheuerten Dienstanweisung. Okay. Ah, okay. Ah ja, hier. Ach, guck mal, Ratten. Und Spinnen. Und Fledermäuse. Da kann man auf alles schießen. Da kannst du echt auf alles schießen. Du hast unbegrenzt Munition, meine Güte, das ist ja wirklich wie bei uns. Alles da. Unbegrenzt Munition auf Ratten, ja. Fledermäuse. Schieß nach oben, da kommt eine Fledermaus. Ist ja widerlich. Das hört nicht auf, das ist ja wie so ein schrecklicher Weltraumshooter. Das ist wie Real Rock, oder? Das hat das von... Ladescreen. Wir haben es geschafft. Der nächste Level. Leg mal Diskette 5 ein. 4 ist dran. Ja, aber nee, 5 steht hier. 5. Legen Sie Diskette 5 ein. Logik. Wir springen von Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ja, wahrscheinlich das haben wir. Wahrscheinlich, hätte Materia nicht besser hinbekommen. Wahrscheinlich ist, hätten wir irgendwas oben machen können im Büro oder sowas, da hätten wir vielleicht mit Diskette 4 weitergemacht. Deswegen sind wir da unten raus. Vielleicht können wir ja nochmal zurück gleich. Oder meinst du, das Spiel ist linear? Nö, ich glaube, da kann man durchaus... So Open-World-mäßig? Ja, es ist ja wie bei uns, also man kann ja alles machen. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Alles kann, nichts muss. Ah, hier geht's jetzt Treppen hoch. Steuert man mit dem Joystick. Ja. Treppen hoch, okay. Okay, das geht jetzt Richtung Dach. Ja, hier ist dieser Strategietisch. Klick mal drauf. Okay, jetzt bist du in der Map drin. Ladescreen, oh Mann. Bitte legen Sie Diskette 7 ein... Ach, Logik, was wäre ich ohne dich? Ja, Diskette 7. Ja, aber es ist irgendwie so ein lustiger Genre-Mix bisher, ne? Ja. Flugsimulator. Ja, was mich stört, ist diese First-Person-Variante. Dann macht es ja gar keinen Unterschied, ob man dich spielt oder mich spielt. Ja, ich glaube, man spielt uns ja gar nicht, weil man hat ja vorhin ein Schaf gesehen, das auf einem Wurm ritt. Also das ist ja nicht wir. Ah, okay. Ja, jetzt aber hier, Moment. Das sieht irgendwie... Also du hast eine Weltkarte vor dir. Du hast unten rechts nochmal eine kleine Weltkarte. Kannst du irgendwas anklicken hier? Klick mal die Stadt an, Stuttgart. Stuttgart ist angeklickt. Ah, okay, hier Produktionszyklen. Ah, hier können wir Verschwörungen produzieren. Produzier mal eine Verschwörung. Verschwörung, okay. Sie brauchen einen Fakt, ja. Den ziehen wir uns daher. Eine Auffälligkeit. Drei Sprechblasen. Mhm. Ja. Okay, rühren Sie das Ganze zu einer braunen Soße. Okay. Rühren, deshalb Joystick-Steuerung. So, und fertig. Ah, guck mal, jetzt hast du so eine Figur, die quasi durch die Gegend läuft. Und wie süß, ein kleiner Reichsbürger. Kannst du den mal wegsteuern? Irgendwie, keine Ahnung, nach Bielefeld oder so? Meinst du, ich kann den auch steuern? Warte mal, nee, ich grapsch ihn jetzt und platziere ihn. Okay, ah, das ist eine Hexfeldsteuerung. Okay, jetzt läuft er nämlich so in eine Hexfeldrichtung. Ja. Okay. Okay, und jetzt haut der auf die Karte ein. Okay. Ah, jetzt guck mal. Jetzt geht er in den Echtzeitmodus. Aha. Und lädt. Okay. Platzier mal den Reichsbürger genau an der einen Stelle. Ja. Ich sehe irgendwie noch nicht, dass da auf dieser Karte, also du hast jetzt so eine Echtzeitkarte wohl. Ich sehe da noch nicht. Ah, und du musst hier auf Kampf starten. Kampf starten, ja. Okay. Ah, jetzt kannst du den mal steuern. Ja. Das sieht aber nach... guck, Gamepad. Das ist doch ganz klar Gamepad-Action. Ah, kannst du quasi wie ein Katapult steuern, wahrscheinlich so Total War-mäßig. Ja. Ah, okay. Aber ich sehe nirgends irgendwie... Ah, hinter dem Hügel da. Ich glaube da... Da bewegt sich was. Das sieht aber ganz schön viel aus. Das sieht aus wie so eine Armee Bielefelder irgendwie. Bielefelder gibt es gar nicht. Du musst nur fest genug daran glauben, dann verschwinden sie. Auch in diesem Spiel. Okay, Moment. Kann ich das irgendwo einstellen? Weiß nicht. Drück mal den G-Knopf. Geh wie Glauben. Geh wie Glauben? Ich habe nur eine Swastika. Aha. Einen Davidstern. Okay. Hier ein Halbmond. Ein Echsenmenschen. Und ein Echsenmenschen? Oben, was hat es auf dem Gamepad oben? Okay, doch kein. Dann versuch mal, vielleicht ist das ja so ein bisschen. Links steht rechts und rechts steht links. Das ist irgendwie. Und das eine ist Hufeisen. Nee. Hufeisen, Fliegenkäfer, Marienkäfer. Okay, dann. Ah, Moment, ich drück einfach mal Select. Ah, okay. Jetzt kann ich was aussuchen. Jetzt kannst du unserem Reichsbürger bestimmt Munition mitgeben. Hier. Ah, perfekt. Genau das nehme ich. Ja, was ist denn das? Ist immer noch so verpixelt, das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Vor allen Dingen, wenn ich keine Brille aufhabe. Ja, das liegt an der Diskette wahrscheinlich, die ist nicht mehr so sauber. Schlimm, hätten wir vorher wischen sollen. Aber in der Teeküche lag kein Lappen rum. Moment... Hier kann er jetzt quasi auf das Vieh schießen mit Halbmond und Swastika gemeinsam. Zumindest interessant. Das ist historisch akkurat. Ja, aber es ist eine links gedrehte Swastika, damit ja nicht... Damit uns nicht das gleiche Schicksal ereilt wie ein Wolfenstein seiner Zeit. Genau. Also es ist tatsächlich quasi links gedrehtes Swastika, so dass jetzt quasi auch keiner kommen kann und sagen kann, das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. Genau, außerdem sind links gedrehte Swastikas ja sowieso viel gesünder, genauso wie links gedrehte Joghurtkulturen. Genau, das ist das Wichtige. Ah, okay, Moment, jetzt schießen wir das mal. Ah, jetzt ist er tot, der Bielefelder. Verrückt. Also im Grunde musst du Swastika, weil es ist die falsche Swastika und der Halbmond ist der falsche Glaube. Naja, wirfst du wie nun Chakus? Oh, guck mal, da kommt eine Reichsflugscheibe gerade runter. Ach cool. Wie super. Die holt unseren Reichsbürger ab. Ach so, der kommt. Guck, der steigt da jetzt ein. Ach cool. Das ist ja geil. So, und. Ach, Ladebildschirm. Aber es ist echt ein Genre-Mix, dieses Spiel. Unglaublich. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes befindet. Bitte legen Sie Diskette 23 ein. Ach. Ernsthaft, das ist... 23? Der Programmierer gehört erschossen. Hast du Diskette 23? Diskette 21, 22, 9, 3 Viertel, 24... Nimm mal die 23, die 32, vielleicht ist es quasi tatsächlich... 32, die ist umgedreht, das muss wohl die 23 sein. Ah, okay, leg ein. Und flupsch. Das ist ja lustig. Vor allem, dass Diskette 9, 3 Viertel da mittendrin ist. Verrückt. Tja. Zauberei quasi. Ah. Bitte schließen Sie ein zweites Gamepad an. Jupp. Okay. Das ist eingelegt. Cool. Ah! Guck guck, das ist jetzt ein Jump-and-Run-Part für beide. Das bist du nicht? Das ist ja geil. Die kommen doch vor. Die Szene kenne ich gar nicht aus dem Film. Ich kann mich an den Film nicht drin erinnern. Ich glaube okay. nicht, dass ich in dem Film gelaufen bin. Kannst du mich hochheben oder kann ich dich hochheben? Moment, spring mal drauf. Boing. Ha, cool, ich kann dich halten. Kann ich dich auch katapultieren? Oh, untersteh dich. Moment, wehe, du katapultierst mich. Da kommt ein Krokodil auf, das werfe ich dich mal. Zack. Boah, geil. Das ist ja schön. Na warte, dafür nehme ich jetzt dieses TNT-Fass. Das werfe ich jetzt nein, nach nein, dir. Nein. Boing. Ah, fuck. Aber mit den schwarzen Haaren? Mit den schwarzen Haaren, das sieht irgendwie gut aus. Auch wenn ich nicht schon davor welche gehabt hätte, ne? Ja, aber jetzt bist du auch noch schwarz im Gesicht. Ja. Das ist super. Da müssen wir aber aufpassen, ob das nicht Blackfacing ist. Nee, das ist TNT, das ist nachvollziehbar. Komm, lass uns mal auf die Palme da springen. Moment. Weißt du, was auf der Palme oben steht? Da steht tatsächlich eine 7 und ein Ab. Das ist tatsächlich, der Sponsor für die heutige Folge und für dieses Videospiel, weil 7-Up, also... Ich hätte gedacht, dass Activision uns gesponsert hat, aber okay, 7-Up sponsert uns. Ja, 7-Up, weil wir gehen nicht nur einen Schritt weiter, wir gehen 7 Schritte weiter. Also 7 als quasi... Also gerade nicht ein extra Leben, sondern 7 extra Leben. Ja, genau. Wir wollen hoch hinaus. So, und patsch, einfach gegengesprungen und eingesackt. Ja, siehst du, jetzt steht nämlich auch oben dran... Ja, 10 Leben, wir hatten davor 13, jetzt haben wir 10. Das sind aber jetzt... Ja, für jeden 10. Also jeden 7 mehr macht 10. Also insgesamt 20 Leben. Verrückt. Das ist auch noch ein Lernspiel. Ja, ja, ja. Also gesponsert werden wir heute tatsächlich übrigens von 7-Up, weil... 7-Up. Weil die, wir können's. Die Limonade, die wir schon getrunken haben, bevor wir sie überhaupt kannten. Mhm. Ja, wir waren auch Fans schon von 7-Up, bevor wir... Bevor sie mal ein Sponsor waren. Genau, das sowieso. Und Fanta mochten wir noch nie. Fanta ist für Verlierer. Fängt auch beides mit F an. Geh mal hier jetzt rein in diese Hütte. Ah. Cool. Ohne Laden direkt in einen anderen Modus. Hier kann ich... Moment. Das sieht nach einem Puzzle aus. Ich hasse Nee. Guck mal, ich drück mal hier auf B. Ja. Ah, und jetzt renne ich weg und... Ha, jetzt bist du auch schwarz im Gesicht. Das ist so schön. Da, bisschen Bomberman-Style. Es steht auch nur noch 9 oben bei dir dran. Das ist ja geil. Das ist, okay. Ziel dieses, ich glaube aber gerade nicht, dass das der Kampfsimulator ist, den wir hier haben. Wir sollten vielleicht doch zusammenarbeiten. Okay. Meinst du? Okay, ja. Moment, ich spreng mal hier die Tür auf. Ah, okay. Ja, hier können wir rein. Okay, neues. Aber diese Draufsicht ist echt cool. Also da bin ich ja überrascht, dass das irgendwie sich nicht weiterentwickelt hat, dass man nicht irgendwann mal Bomberman in 3D hatte. Also gute Spiele sind alle in Draufsicht. Nee, es gab ganz viele Spiele, die dann irgendwie in 3D gegangen sind. Ja, die waren dann nicht mehr gut. Ja, Superman 64, sag ich nur, ne? Oh Gott. Liebe Kinder, der Nintendo 64 ist zu Recht vergessen und wir sprechen nicht mehr drüber. Genauso wie seine Nachfolgekonsole, dessen Namen wir nicht mal mehr wissen. Der N64 hatte eine Nachfolgekonsole, ja, die hieß Gamecube. Genau, wir haben den Namen vergessen. Nö, haben wir nicht. Doch. Nö. Der Gamecube war nämlich der Vorgänger von der Wii. Ja, aber... Und die Wii war der Vorgänger von der Wii. Juhu. Das ist... Und eigentlich hätte man gedacht, aus der Wii, Juhu, Wii, Bing, wird noch irgendwas? Nein, es wurde dann Switch. Ja, das liegt nur daran, dass du für sämtliche anderen komischen Laute, die denen eingefallen sind, schon Patente angemeldet hattest. Na, die haben sich eine Pro7-Humorserie genommen. Switch! Die dachten sich, Hohecker spielt, also Hohecker ist raus, wir machen Switch! Welche Markenrechte verletze ich jetzt eigentlich, wenn ich die ganze Zeit Switch sage? Die von ProSieben Nintendo. Moment, das ProSieben gehört ja Haim Saban oder hat mal gehört? Oder? Nein. Hört es immer noch? Ach so, stimmt, es war Sat.1. ProSieben Sat.1, ist ja 1. Ah, okay. Ja, das sind dann die Power Rangers. Ja, genau, das ist der. Sabans Power Rangers. Richtig. Ja, krass. Dem hat ProSieben Sat.1. Deshalb sind die Power Rangers auch immer auf RTL gelaufen. Ah. Weil der mit seinem eigenen Scheiß nichts zu tun haben wollte. Nein, die Power Rangers liefen da, bevor er sich Sat.1 ProSieben gekauft hat. Das ist nicht so schön wie meine Theorie. Ja, aber komm, jetzt spielen wir hier mal weiter. Die Tür auf... Ah, okay, laden. Ladescreen. Welche Diskette ist denn jetzt dran? Die 8. Okay. Das heißt, wir springen wieder zurück. Okay. Die 8. Was soll eigentlich der Scheiß, dass das 667 Disketten sind? Na, die meisten waren zum Installieren da, die meisten. Ach so. Hätten das 687, 666 wäre doch eigentlich sinnvoll. Es sind 667, warum auch immer. Ah ja, wahrscheinlich, weil die 23 fehlt. Möglich, oder auf der 667 ist die Bedienungsanleitung, es sind 666 Spieldisketten. Ah. Für viele, viele Stunden Freude im Kinderzimmer. Ja, ja, ja. Und viel Gelegenheit, 7-Up zu trinken. Ah, ja. So, okay, jetzt... Okay. Viel Text zu lesen. Ja, und ein paar Zahlen rechts. Ich glaube, ja, okay. Ich glaube, ich sehe, was das ist. Ist das eine Wirtschaftssimulation? Ja. Sieht zumindest so langweilig aus. Ah, Moment, du kannst mal hier rechts Berichtsheft. Das ist ein leeres Blatt. Okay, ja, wir haben noch nichts zu berichten. Gib mal was hier auf die Tastatur ein. Ah, okay. Das ist, Das heißt, du musst hier deine Berichte schreiben? Okay. Gott, das ist ja schon in meiner... Jetzt gib das mal ab. Okay. Absenden. Absenden. Okay. Ah, ja. Okay. Jetzt hat sich was am Budget geändert. Du bist ein bisschen ins Minus gegangen. Ja, es hat sich gerade halbiert. Ja, du bist ein bisschen ins Minus gegangen. Ah. Okay. Okay, das war ein Fehlschlag. Okay. Ich glaube, das ist nicht mehr so der... Hier gibt's noch mehr Reiter. Investitionen. Ich glaube, wir beenden das hier an der Stelle mal, oder? Also ich glaube, Wirtschaftssimulation ist jetzt echt nicht mehr schön für die Zuschauer. Ja, aber wenn man seine eigene Verschwörung dabei wenigstens produzieren könnte, aber das hatten wir ja schon. Ja. Okay, ja. Naja, das war's von unserem Let's Play, die Elite, der Podcast, The Movie, The Video Game. Genau, kauft euch das Spiel, es macht unheimlich viel Spaß. Genau. Total viel Arcade, Jump and Run. Echtzeitstrategie. Ein bisschen Feeling wie in alten Spielen. Es hatte ein bisschen was von einem Rollenspiel am Anfang, als wir aus einem Raum ausbrechen mussten. Es gibt 7-Up. Ja. Man kann es mit dem Joystick spielen. Ich sehe jetzt in der Wirtschaftssimulation auch gar nicht, wo wir irgendwie noch die Extra-Leben von vorher hatten. Ja, die haben wir wahrscheinlich schon, die sind uns mit abgezogen worden, als wir den Bericht total vermisst haben und das Unternehmen vor die Wand gefahren haben. Okay. Na gut, dann, das war unser Let's Play, die Elite, der Podcast, The Movie, The Video Game. Kauft euch den Film, kauft euch das Spiel, hört den Podcast, glaubt an die Elite. Schreibt Rezensionen, wir sind eure Hosts. Wir sind das Zeilenende und... Der Aushilfs-Jedi und wir sind die Elite und wir drohen euch jetzt nochmal, wenn ihr tatsächlich 10 Rezensionen hinbekommt, dann gibt's die Elite als Video. Genau. Ohne Greenscreen. Ohne Greenscreen, in echt, in live. Und in live gibt's ab 20 Rezensionen und dann auf Fatzgebuk. Jedenfalls in echt, in Farbe, in allen 8 Bit... Vielleicht sogar 16. Oh ja, oder wir machen 12, so das Mittelding. Ja, ja. Statt 8 oder 10, 16 muss ja auch mal ein bisschen. Genau. Wir tragen lustige Hütchen dazu. Oh ja. Aber keine Masken im Gesicht, sondern tatsächlich. Hütchen nur. Hütcher. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend. Genau. Macht's gut. Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. In diesem Sinne. Tschüss.